Mitten in den Lärm des Lebens, in des Alltags Hast, mahnet eine leise Stimme, halt ein wenig Rast. Wo bist du, o arme Seele, wohin führt dein Ziel? Du vergissest deines Gottes in der Welt Gefühl. Höre, wenn die Schatten dunkeln, wenn der Abend naht, hör die leise, leise Stimme, hör den Ruf der Gnad. Wo bist du, o arme Seele, wohin führt dein Ziel? Du vergissest deines Gottes in der Welt Gefühl. Weit verirrt und fern der Heimat treibst du ohne Ruh auf den wilden Lebenswogen, finsterm Abgrund zu. Wo bist du, o arme Seele, wohin führt dein Ziel? Du vergissest deines Gottes in der Welt Gefühl. Nur am Vaterherzen wird dir Frieden, Trost und Ruh. Höre, hör die leise Stimme, Menschenkind, auch du. Wo bist du, o müde Seele?